Ich muss keinem was beweisen, muss mit keinem diskutieren. Du bist nichts Besonderes, nur ein Hurensohn von vielen. Manchmal trage ich Flecktarn, manchmal nur ein Hemd, aber ganz bestimmt nicht schwarz, wenn deine Gammelbude brennt. Du hast Angst in deinen Augen, wenn du auf der Straße bist. Dein Gelaber hört sich an, als wenn Chewbacca gerade wächst. Du hast weder Ehre noch Erziehung noch nen Pass. Und dir hilft auch kein Helm, wenn ne Bombe auf dich kracht. Am Reichstag in Berlin steht mein Einsatzziel. Deutsche Rapper lutschen Schwänze so wie Eis am Stiel. Ich schieß sie alle ab in die Umlaufbahn. Und für die Presse sieht's so aus, als wenn's ein Unfall war. Denn euch hilft weder Zeugenschutz noch Panzerglas. Die Bombe steckt tief in eurem Affenarsch. Was für Nahkampf, du Tarzan. Bleib mal lieber sparsam. Deine Mutter sieht mein Horn und hält mich für den Satan. Denn heute trage ich meine Schuhe für den Straßenkampf. Und deine Mutter kriegt ne Schelle mit der flachen Hand. Mit der Maske vorm Gesicht warte ich hinterm Haus. Und ihr rennt wie ne Horde irrer Rinder raus. Denn heute kommt Farbe an die rote Wand. Deine Schwester steht eher auf nen großen Schwanz. Ich bin nicht Bruno Ganz, ich bin ganz fein raus. Doch auf dem Cover seh ich irgendwie wie Hitler aus. Ich gehe auf die Jagd mit nem Schaschlik-Spieß. Du hältst deinen Arsch hin beim Après-Ski. Du bist der Dieter Bohlen der schwulen Szene. Ein Pop-Titan dank der Homo-Ehe. Meine Pläne, sie stehen seit 15 Jahren. Und wenn ich will, kannst du morgen Richtung Friedhof fahren. Meine Einstellung passt nicht in dein Weltbild rein. Und deshalb laberst du mich zu mit deinem linken Scheiß. Du stinkst nach Schweiß wie deine fette Mutter. Dass jeder dich verprügelt, bleibt kein Zufall. Ich tanze Walz auf der Bühne des Chaos. Dir geht die Luft aus wie ein sinkendes Walross. Du bist hier nicht willkommen, du Parasit. Mein Schwanz ist der Grund, dass dein After zieht. Du bist kein Gangmitglied, nur ein Transvestit. Und zwei Köpfe kürzer, wenn der Boss dich sieht. Denn heute trage ich meine Schuhe für den Straßenkampf. Und deine Mutter kriegt ne Schelle mit der flachen Hand. Mit der Maske vorm Gesicht warte ich hinterm Haus. Und ihr rennt wie ne Horde irrer Rinder raus. Denn heute kommt Farbe an die rote Wand. Deine Schwester steht eher auf nen großen Schwanz. Ich bin nicht Bruno Ganz, ich bin ganz fein raus. Doch auf dem Cover seh ich irgendwie wie Hitler aus. Ich ziehe die Waffe und genieß den Moment. Die Luger hat mir damals noch mein Opa geschenkt. Ich hatte sie vergraben im Teutoburger Wald. Sie ist auch der Grund, warum's da manchmal draußen knallt. Bei dir knallt es nur, wenn du Bohnen frisst. Du bist der Gangster, der sich gern mal in die Hose pisst. Ein süßes Mondgesicht mit Hakennase. Du würdest für'n Zehner deinen Vater schlagen. Handgranaten liegen hinterm Sofa. Kinder ficken am hoch, ich bin aus der oberen Unterschicht. Und die Krümel haben Pause, wenn der Kuchen spricht. Sieh mir ins Gesicht, es wird das Letzte sein. Der Griff meiner Luger ist aus Elfenbein. Ich war nie ein scheiß, ich bin der, der sie jagt. Ich nehme meine Jacke und geh raus in die Nacht. Denn heute trage ich meine Schuhe für den Straßenkampf. Und deine Mutter kriegt ne Schelle mit der flachen Hand. Mit der Maske vorm Gesicht warte ich hinterm Haus. Und ihr rennt wie ne Horde irrer Rinder raus. Denn heute kommt Farbe an die rote Wand. Deine Schwester steht eher auf nen großen Schwanz. Ich bin nicht Bruno Ganz, ich bin ganz fein raus. Doch auf dem Cover seh ich irgendwie wie Hitler aus.